1. Preis den Herrn. Sink dem Herrn ein Newslide, so dass sein Lobpreis in der Versammlung der Gläubigen erklingt. 2. Israel soll sich über seinen Schöpfer freuen, waren die Bewohner Zions über ihren König jubeln sollen. 3. Sie sollen seinen Namen mit Resantans preisen und im mit Pauken soe zithen Loblieder singen. 4. Denn der Herr hat Freuden seinem Voken verleit den Demütigen Rettung. 5. Die Frommen sollen über dies Herrlichkeit jubeln und sogar auf ihren Ruhestatten frohlocken. 6. Gott's Lob soll auf ihren Lippen sein, warend sie ein zweischneidiges Schwert in ihrer Hand halten. 7. Dies dient dazu, raschen den Volken zu üben und strafen und den Nationen zu volzien. 8. Sie sollen deren Könige mit Ketten binden und ihr Adligen mit Eisenen Fesseln legen. 9. Auf dies Weise Volstrecken sie das bereits festgelegte Gerichten ihnen, was ein Gross Ere für all sein Gläubigen darstellt. Preis den Herrn!